Der bleiche Soldat von Petöfi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der bleiche Soldat von Petöfi. Aufgestellt in Reih und Glied stehen die Infanteristen. Kurz und streng klingt der Befehl, sich zur Schlacht zu rüsten. Totenbleich und abgezehrt ist des einen Wange. Höhnisch fragt der Offizier, Ihnen ist wohl bange. Spricht der Bursch, Mein Offizier, lassen Sie mich sorgen. Meine Wange färbt sich schon, heute oder morgen. Heute Abend noch vielleicht färbt das abgezehrte, bleiche Antlitz, helles Rot, Blut von meinem Schwerte. Ende von Der bleiche Soldat von Petöfi.